Beeindruckende Kulisse, das altehrwürdige Westminster-Parlament. Aber welch ein bizarres, welch ein schäbiges Schauspiel. Da wird ein Premierminister, der gerade das schlechteste Wahlergebnis seit fast 100 Jahren für seine Partei eingefahren hat, von seiner Unterhausfraktion frenetisch gefeiert. Cheerleader-Klatschen für Gordon Brown, Abgeordnetenjubel von der Downing Street organisiert, beklagt selbst ein der Labour-Partei nahestehender Internetdienst. Was für eine Farce. Am Ende der Aufführung aber ist das Drehbuch aufgegangen. Der Aufstand gegen Gordon Brown ist gescheitert. Statt der 72 Parlamentarier, die nötig gewesen wären, um eine Abstimmung über ihren Parteichef zu erzwingen, hat es letztendlich nur ein halbes Dutzend gewagt, dem Schotten ins Gesicht zu sagen, dass die Labour-Partei mit ihm an der Spitze keine Zukunft hat, zumindest keine gute. Den übrigen, die zuvor gedroht hatten, Brown aus dem Amt zu jagen, ist inzwischen wohl aufgegangen, dass das eine vorgezogene Neuwahl bedeutet hätte. So ist es ihnen offenbar lieber, unter einem unfähigen Regierungschef auszuharren und dafür ihre lukrativen Mandate noch ein ganzes Jahr behalten zu können. Unter Umständen jedenfalls. Denn ein Premierminister, der sich derart an die Macht klammert, dem reihenweise die Minister davonlaufen und in dessen Kabinett nur noch Feiglinge oder Zyniker verblieben sind, wie die Times schreibt, hat jede Autorität verloren. Spätestens im Herbst beim Labour-Parteitag wird es erneut Versuche geben, den Mann loszuwerden, der sich als Fehlbesetzung herausgestellt hat, seit ihm das Amt von Tony Blair übertragen wurde. Seine Partei hat sich bisher als zu schwach erwiesen, ihn zu stürzen, Brown selbst aber ist längst zu schwach, um noch vernünftig zu regieren. Eine Art ausgestopfter Papagei, wie die Sun so treffend feststellt, jemand, der noch dasteht, aber nichts mehr zu melden hat. Sein politisches Überleben hängt nun vom Wohlwollen seiner Minister ab und davon, dass er auf strittige Vorhaben wie die Teilprivatisierung der Post verzichtet. Machterhalt statt Politik, Großbritannien bleibt in einer so schweren Rezession wie gelähmt. Und der Spesenskandal, der die Insel seit Wochen erschüttert, tut sein Übriges. Brown hat nicht nur an seinem in die dubiosen Abrechnungen verstrickten Schatzkanzler Darling festgehalten, solange er sich mit Händen und Füßen gegen Neuwahlen wehrt, können auch Abgeordnete im Amt bleiben, denen übelster Betrug nachgewiesen wurde. Kein Wunder, dass da Protestparteien Zulauf bekommen, dass selbst der rechtsextremen BNP, die nur Weiße in ihren Reihen duldet, jetzt zum ersten Mal der Sprung ins Europaparlament gelungen ist. Und welchen Respekt soll man ausgewachsenen Abgeordneten noch entgegenbringen, die sich derart der Lächerlichkeit preisgeben wie die Labour-Klatschriege gestern Abend? Statt solche Schmierenkomödien aufführen zu lassen, sollte Gordon Brown endlich von der politischen Bühne abtreten.